erzählen mir oft, wie es früher einmal war. Und ich sitze bei ihnen im Boot und höre gern zu. Oh, es ist jedes Mal so schön. Ich bin gern daheim. Kleine Stadt am Meer, wo die Menschen im Hafen noch singen. Volle Freude, die Lieder erklingen. Hier daheim, da gefällt es mir sehr. Hier daheim.